Und jetzt viel Spaß mit einer neuen Ausgabe vom Black Stories Podcast. Folge 15 von Januar 2009. Der Black Stories Podcast wird euch präsentiert von blog.juba.de. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Black Stories. Mein Name ist Stefan und seit langem mal wieder alte Gesichter hier. Und zwar die Pizzi habe ich heute eingeladen. Hallo Pizzi. Hallo. Ja, und wir kennen es ja, du bist nie allein. Du bringst immer jemanden, tolle Gäste mit. Und die Kathi ist auch wieder da. Hallo Kathi. Hallo. Ja, es muss euch ja richtig Spaß gemacht haben, denn sonst wäre der ja nicht schon wieder da. Ja, Black Stories, wunderbares Spiel, oder? Wunderbar. Wunderbar. Fantastisch. Genau. Ja. Vom Moses Verlag. Richtig, ich merke schon, du hast den Dreh raus, Pizzi. Ja, und auch heute spielen wir eine Zuschauer in der Zuhörerfrage. Oh, die sind aber besonders knifflig. Ja. Und zwar von jemandem, den wir schon hatten, unser Dreiergespann, Melissa, Milena und Joscha. Ach. Die haben uns nämlich zwei Storys geschickt und da ist heute die zweite dran. Die sollten aber mal ein Foto schicken, dass wir auch mal sehen, wie die aussehen. Genau. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Story und zuerst nochmal kurz die Regeln. Also ihr könnt uns, wie es natürlich die drei, Melissa, Milena und Joscha gemacht haben, eure Story schicken, seid kreativ und gebt uns eure Geschichte und wir spielen die dann hier vielleicht im Blogcast oder die kommen vielleicht in die Reader's Edition der Black Stories, die demnächst erscheint. Das neueste Spiel vom Moses Verlag. Ja, genau. Du bist eine gute Assistentin, Pizza. Ja, ich kriege ja auch Gage dafür. Da muss man auch drüber reden. die Regeln sind ganz klar. Ihr müsst die Story erraten. Ich gebe euch ein Fakt vor, eine Situation. Und ihr müsst halt mit cleveren Fragen, wie immer, versuchen, dahinter zu kommen. Und die Fragen dürfen nur so gestellt werden, dass ich nur mit Ja oder Nein antworten kann. Alles klar. Ja. Alles klar. Dann los. Gut. Dann würde ich sagen, geht's los. Hier kommt die Story. Halt los. Und die Situation dazu, wäre der Pianist nicht so geldgierig gewesen, hätte seine Frau verhindern können, dass er in den Abgrund stürzt. Und jetzt seid ihr dran. Der Pianist. Er wollte ganz vorne spielen im Rampenlicht, wo am besten bezahlt wird und dann ist er in den Graben gestürzt. Nein. Damit hat es nichts zu tun. Hat er Geld für seine Auftritte bekommen? Das schon, aber das spielt ja keine Rolle. Oh, ich merke schon, die Story... Ja, die wird knifflig. Die wird knifflig, ja. Ich fürchte auch. Wenn ich jetzt sage, kannst du nochmal vorlesen? Das ist schlecht. Und wie es gerade okay, kann ich nochmal machen. Piano ist noch drin, aber genau. Also haltlos heißt die Geschichte. Wäre der Pianist nicht so geldgierig gewesen, hätte seine Frau verhindern können, dass er in den Abgrund stürzt. Also seine Frau war da, als die er gespielt da. Hat. Nein. Er ist nicht während des Spiels gestorben. Ja. Gut. Er hat einen Euro am Boden liegen sehen, war genau am Graben und schwuppdiwupp. Kam der freche Geiger von hinten und hat ihn runtergeschubst. Er ist nicht beim Spielen gestorben. Also hat ja nicht auch gespielt. Nicht, hat Geld gesammelt. War es ein Unfall oder wieder Mord? Ein Unfall war es. Ein Unfall. Mord würde ich da nicht sagen. Gut. Aber er hat versucht, nach Geld zu greifen und ist dabei was ihm gekommen? Nein. Gut. Also nach Geld greifen, wenn du das jetzt im übertragenen Sinne siehst, dann schon. Okay. War ja Schotte. Was ist denn los, Pizzi? Ich überlege gerade. Ich sinniere. Ich mache mir gerade Sorgen um dich. Nee, sehr knifflig. Das ist auf jeden Fall eine knifflige Story, deshalb haben wir die auch ausgewählt. Und sie ist auch ein bisschen, ich finde, makaber. Makaber. Aber ist ja gerade schön. Wird man dann Hat die Frau was mit dem Unfall zu tun? Mit dem Unfall? Mhm. Ne, die war halt dabei, ja. Aber sie hat den nicht... Und hätte sie es wirklich verhindern können? Sie hätte es verhindern können. Aber sie wollte nicht. Sie konnte nicht. Klar. Okay. Würde ich sagen, konnte nicht. Hatten die beiden Geldprobleme? Oder spielt das keine Rolle? Also Geldprobleme, das steht hier nicht so genau, aber es geht natürlich um Geld, genau. Mhm. Er ist ja geldgierig. Muss jetzt überlegen, wo das Geld erstmal herkommt vielleicht. Genau, wo kann man Geld herkriegen? Also von seinem Job, haben wir ja gesagt, nicht, als Pianist. Wo war denn überhaupt der Mord? Also war es bei ihm? Oh, da war es da, wo er halt immer spielt oder beim Auftrag quasi? War nicht zu Hause? Nein. An einem öffentlichen Platz? Ja. Da konnte jeder rein. Waren andere Leute um ihn herum quasi oder waren die allein? Das steht ja nicht. Gut. Aber es konnte da jeder rein, ohne bezahlen oder sonst irgendwas. War es in einem Gebäude? Nein. War eine öffentliche Konzerthalle? Nein. Auf einem Feld? Nein, auch nicht auf dem Feld. Ein Piano im Kornfeld. Ihr seid so auf dem Trip, dass es irgendwie mit seinem Piano zu tun hat, der Tod, aber... Jetzt gar nicht. Nein, er ist nicht an seinem Piano. War es auf der Straße? Öffentlich, in der Öffentlichkeit. Aber versuch doch erstmal rauszukriegen, wo er das Geld... Also er muss ja irgendwie Geld gekriegt haben. Hat es überhaupt irgendwas mit seinem Beruf zu tun? Ja. Ein Pianist. Was ist denn wertvoll an einem Pianist? Seine Händchen. Richtig. Die hat er versichern lassen. Richtig. Oh. So. Hat sie versichern lassen und dann hat er sich die gebrochen? Mit Absicht. Weil ihm der Klavierdeckel auf die Finger gefallen ist. Das ist noch die harmlose Variante. Jetzt spinn das mal ein bisschen hoch. Der Klavierdeckel ist auf seinem Kopf. Nein. Dann wäre es ja nicht so schlimm auf dem Kopf. Die Hände, es war ja irgendwas mit den Händen. Die wurden eingequetscht. Nee. Sind abgerissen worden. Na, worden ist die Sache. Aber die Frau hätte es verhindern können. Also muss ja was... Vielleicht hat sie aus Versehen den Deckel runtergeklappt. Nee, also die sind... Was ist mit den Händen passiert, genau? Lass mal so. Ja, die wurden eingequetscht, nicht... Nee, nicht abgerissen. Ist in diesen Klavierkasten reingekommen, wo die ganzen Hämmerchen drin sind. Nein. Also abgerissen, ja, okay. Sagen wir es nur so. Also, wer hat das mit den Händen gemacht? Eine Frau. Nein. Er selbst. Richtig. Okay. Er hat sich quasi die Hand abgehackt. Gut. So, sagen mit dem Klavierdeckel? Nö, das sicherlich mit dem Messer oder irgendwie. Er hat es absichtlich gemacht? Ja. Um die Versicherungssumme zu bekommen. Richtig. So, da habt ihr jetzt schon mal den Anfang. Das ist ja schon mal gut. Na? Ja, ist ja ein Ding. Genau. Also seine Hände waren versichert und er wollte das Geld dafür. Genau, deshalb hat er sich die Hand abgehört. Mhm. Und seine Frau hätte es verhindern können? Dann hat er also die Versicherungssumme kassiert. Und was ist dann passiert? Ist jemand dahinter gekommen? Nein. Es gab eine. Was macht man erst, wenn man schön viel Geld kriegt? Irgendwo hinfahren. Urlaub. Richtig. Er kam in eine Situation, wo er sich hätte irgendwo festhalten müssen. Und dann fehlten ihm die Hände. Pizzi, du bist gut. Ist eine richtig heiße Spur. Aber wo wollte er sich festhalten? Ja. Und im Geländer? Er wollte... das Flugzeug ist in Gebruch landet und er hätte seine Rettungsweste, den Knüppel, da ziehen müssen, aber das konnte er nicht. Mhm. Stimmt, das hätte er mit den Zehen machen können. Ne? Mhm. Ja, wo könnte er denn hingefahren sein? Auf die eine schöne Insel oder so. Urlaubsinsel. Ans Meer. Ja, na, es gibt ja in der Welt so verschiedene Sachen, wo man sagt, da möchte ich dann mal irgendwo garantiert hin oder so. Vielleicht fällt euch ja spontan da irgendwas ein. Bergsteig. Australien? Nee, nicht Australien. Irgendwo, wo er seine Hände braucht. Die braucht man überall auf der Welt. Genau. Was? Okay, Asien? Asiatischer Raum? Irgendwas? Nein. Amerika? Ja. Und wo da in Amerika? Miami. Nee, Miami nicht. Florida? Oh Gott, jetzt müsste man wissen, wo das New York. Ist. Ist das egal? Nee, das ist eine Sehenswürdigkeit, ist das nicht egal, würde ich sagen. Wo? Na gut, also ich denke schon, dass wir das noch mit erwähnen müssen. Empire State. Nein. Und eine Brücke? Ein Naturschauspiel. Ein Canyon? Ja, ist schon die richtige Richtung. Viel Wasser. Na, dieser Wasserfall, der große? Ja, na, wie heißt der? Wie heißt der? Genau, merk schon, wir verstehen uns. Wie heißt der schöne Wasserfall? Niagara. Richtig. Niagara, ja, da war er. Er hat sich quasi, genau. Da war es rutschig, weil es ja sehr, sehr nass. Mhm. Dann ist er reingefallen. Nee, der ist nicht reingefallen. Aber er konnte sich nicht festhalten. Doch, er konnte sich ja festhalten. Wie denn ohne Hände? Mit den Zähnen? Er hat nur eine Hand sich festgehalten. Ach so. Das hast du aber nicht gesagt. Du hast gesagt, beide. Ja, die Hand. Die Hand hat er sich abgehört. Das ist jetzt aber frech. Er hat sich nur eine abgehört, okay. Ja. Dann hat er sich die andere dabei auch noch verletzt. Nee, was hat er mit der gemacht? Also du hast ja schon gesagt, der Stummelhand oder mit der normalen? Weil es glitschig war. Und was ist dann passiert? Wenn man ausrutscht, was versucht man? Sich festzuhalten. Richtig. Er war Rechtshändler und hat sich mit der rechten Hand festhalten wollen und die linke hat natürlich. Er ist an den Niagarafällen ausgerutscht. So. Er ist aber nicht in die Niagarafälle reingefallen. Nein, weil er hat sich ja festgehalten. Mit seiner gesunden Hand. Richtig, so. Gut. Und was ist dann? Er ist quasi nicht abgerutscht, also nee, nicht abgestürzt, sondern konnte sich noch festhalten. Aber er hat sich verletzt. Ne, das. Er hing dann so irgendwo in der Luft. Mit richtig, Einheit. So. Und was ist dann? Dann greift man ja normalerweise bei der Gesunden auch noch nach. Und wer? Seine Frau. Richtig. So. Also, die hat was versucht? Sich hochzuziehen wieder. Ihn wieder hochzuziehen, aber. Das ging nicht. Weil? Seine Frau konnte ihn nicht halten, weil er keine Hand hatte mehr. Das war's, genau. Aber sie hätte ihn noch an der einen Hand, an der Gesunden hochziehen können. Nein, da hat er sich ja festgehalten. Ja, sie hätte auch diese Hand nehmen können, die dann hochziehen können. Da hätte sie jetzt aber Mittel und Wege gegeben, vor allem wo genau war das denn ein Niagara-Fell? Da rennt drüber einfach Personal. Genau, da kommt man ja nicht nach oben daher. Nee. Das ist jetzt eine Lücke in der Geschichte. Ich kann es ja mal vorlesen. Also auf jeden Fall habt ihr das richtig rausbekommen. Okay. Na? Der Pianist hatte aufgrund seines Berufs seine Hände mit 200.000 Euro versichern lassen. Um an das Geld zu kommen und da er seines Berufes überdrüssig geworden war, hackte er sich eine Hand ab. Er kassierte die Versicherungssumme und buchte sogleich eine Reise zu den Niagarafällen für sich und seine Ehefrau. Dort angekommen, rutschte er auf einem glitschigen Stein aus, konnte sich aber mit der einen Hand an einem Felsvorsprung festhalten. Als die Frau versuchte, ihn hochzuziehen, konnte sie ihn nicht retten, da... Er keine Hand mehr hatte. Da sie an seinem Armstumpf abrutschte. Hat die falsche Hand gegriffen. Ach so, na gut, da gibt es wieder Sinn. So ist es. Ja, aber trotzdem. Wie trotzdem? Man läuft schon nie oben auf den Niagara-Fällen lang. Das spielt doch gar keine Rolle. Nein! Fantasie, ein bisschen. Nee, das ist keine Fantasie, da fahren höchstens so eine Boote lang. Aber oben kann man nicht auf den Ständchen einfach ziehen. Nee. Auf jeden Fall fand ich die Story gut. Okay. Und ihr habt sie auch rausbekommen, nachdem ihr so wertvolle Tipps von mir bekommen habt. Nein, also ja, war auch eine gute Story. Genauso gut, wie die wir schon mal hatten von Melissa, Milena und Joscha. Oder? Könnt ihr euch noch dran erinnern? Mit dem Piercing. Genau. Echt, die war's? Ach ja. Ja, das war damals. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Eigentlich gar nicht so unrealistisch. Nö. Es sieht oft Menschen mit abgehackten Händen, ja, die in der anderen Hand ein Geldbündel haben. Es gibt ja viele, genau, die sie ihre Körperteile versichern lassen. Welche Körperteile hast du versichern lassen, Fietzen? Auch deine Hände. Den Stinkefinger. Den Stinkefinger, okay. Zum Autofahren, falls ich mal einen Führerschein mache. Genau. Ja, also schönen Dank an euch drei für diese Story und schönen Dank an euch zwei fürs Raten. Und eine wichtige Sache fehlt natürlich noch, oder? Ihr als Black Stories Podcast Kenner? Was könnte das sein? Was könnte das wohl sein? Ja. Die Kontaktdaten? Richtig. Ja, wo du es doch schon angesagt hast, da kannst du es auch vorlesen. Willst du es nochmal vorlesen? Ich gebe das Amt ab. Nee. An Pizzi. An dich. An dich. An mich. Okay, dann sage ich es mal. Ja, ich kann es nämlich auch nicht auswendig. Ich muss es immer ablesen. Und zwar die Kontaktmöglichkeiten. Ihr könnt uns eure Story schreiben, indem ihr eine E-Mail an blog@juba.de mailt. Oder das Kontaktformular im Blog nutzt, beziehungsweise in den Beiträgen die Kommentarfunktion. Oder ganz einfach, wenn ihr Teil dieses Podcasts sein wollt, könnt ihr das auch mit eurer Stimme tun auf unserer Mailbox. Und zwar unter der Nummer 030 202 36803. Und dann können wir sogar euren Anruf hier einspielen, wenn ihr das wollt. Ne? Und so ähnlich hat es ja auch Melissa, Milena und Joscha gemacht. Und jetzt sind sie berühmt. Jetzt sind sie berühmt. Mit dem Internet. Genau, mit dem Internet. Ja, also vielen Dank an euch drei für diese tolle Story. Und vielen Dank an Kati und Pizzi, dass ihr euch erneut den Weg gemacht habt hierher ins Studio. Ist immer wieder schön, die Fahrt hier. Immer wieder schön. Ja, ein Erlebnis. Ne? So viel Natur, die genau. man sieht. Ja, dann kommt gut nach Hause. Ja. Danke. Und ja, wir hören uns wieder. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und wir hören uns nächsten Monat wieder. Tschüss mit Ö. Tschüss. Tschüss. Der Black Stories Podcast bei blog.juba.de. Jeden Monat neu. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel. Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf blog.juba.de.